Good morning. Guten Morgen. We are still in John. Wir sind immer noch im Johannesevangelium. And we talked about a little a heavy stuff last yesterday. Und gestern sprachen wir ein wenig über ein heftiges Thema. You know, so Jesus then he concludes this part of the conversation. Jesus schließt dann diesen Teil des Gesprächs ab. And he says, come on, let's go. Und er sagt, kommt schon, lasst uns gehen. Arise and let us go from here. Steht auf und lasst uns gleich losgehen. And then, you know, of course there are many other aspects that we have skipped over. Natürlich gibt es viele andere Aspekte, die wir übersprungen haben. But I just wanted to pick out the most important things that I thought are very vital for us. Aber ich will nur die wichtigsten Dinge herauspicken, die ich für uns als sehr lebenswichtig erachte. And then, you know, the next thing he talks about, which is also all just before he's going away. Die nächste Sache, über die spricht, ist ebenfalls alles kurz vor seinem Weggehen. Which is all very important. Was alles sehr wichtig ist. He's talking in such a beautiful passage about the vine and the branches. Er spricht so schön über den Weinstock und die Rebe. And many sermons have been preached about that, so I'm not going to do it. Und viele Predigten wurden darüber gehalten, also werde ich es nicht tun. But let's just pick up a few keys here. Lass uns hier ein paar Schlüssel aufgreifen. The first thing Jesus is talking about the importance of a double abiding. Das erste Wichtige, worüber Jesus spricht, ist ein doppeltes Bleiben, ein doppeltes Sein. Us in him and he in us. Wir in ihm und er in uns. You see, when Jesus is talking about that you abide in me and I abide in you, and then you will bring much fruit. Wenn Jesus darüber spricht, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. He's not talking about a status, something that happens with the finished work of the cross. Spricht er nicht über einen Status, etwas, was durch das vollbrachte Werk am Kreuz geschah. He's talking about a experience, a practice, something we have to do. Er spricht über eine Erfahrung, über etwas Praktisches, etwas, das wir tun müssen. To abide means to surrender and trust. That's as simple as it is. Bleiben bedeutet Hingabe und Vertrauen. So einfach ist es. We have to completely surrender to Jesus and we have to trust him. Wir müssen uns vollkommen Jesus hingeben und ihm vertrauen. But the wonderful thing is that he also trusts us and he surrenders to us too. Das Wunderbare ist, dass er auch uns vertraut und sich auch uns hingibt. He surrenders to us. Er gibt sich uns hin. Yes. Ja. The Bible says Christ is in us. That's the hope of glory. Die Bibel sagt, dass Jesus in uns ist. Das ist die Hoffnung der Herrlichkeit. So he doesn't come inside of you and do something wrong. He's upset and he leaves. He doesn't walk in and out, in and out, in and out. Er kommt nicht in dich hinein und wenn du etwas falsch machst, ist er verärgert und verlässt dich wieder. Er geht nicht rein und raus, rein und raus. He surrendered himself to you in such a way that he's remaining in you. Er hat sich dir so hingegeben, dass er in dir bleibt. You know, and think about it, how is the actual branch surrendered to the vine? Denk darüber nach, wie ist die eigentliche Rebe mit dem Weinstock verbunden? In a sense that the branch gets everything it needs from the vine. In gewisser Weise, dass die Rebe alles vom Weinstock bekommt, was sie braucht. All the life, all the nutrients, all the energy, everything comes right through the vine. Das Leben, die Nährstoffe, alle Energie, alles kommt direkt vom Weinstock. So what Jesus is basically saying, a life of fruitfulness and success and victory for a Christian. Was Jesus grundsätzlich sagt, ist ein Leben voller Fruchtbarkeit, Erfolg und Sieg für einen Christen. Is mutual surrender and mutual trust. Ist gegenseitige Hingabe und gegenseitiges Vertrauen. It's the same in marriage. In der Ehe ist es das Gleiche. And Jesus is the bridegroom, we are the bride. Und Jesus ist der Bräutigam und wir sind die Braut. There is absolutely no wonderful and intimate relationship if there's not mutual surrender and mutual trust. Es gibt absolut keine wundervolle und innige Beziehung, wenn es kein gegenseitiges Vertrauen und keine gegenseitige Hingabe gibt. So remember that. Erinnere dich daran. And then the scripture has been misunderstood and abused and whatever. A lot of damage has been done to that. Diese Schriftstelle wurde missverstanden, missbraucht und was auch immer. Viel Schaden wurde dadurch angerichtet. You know, the pruning is Jesus going to whack you one over the head. Oh, jetzt kommt die Beschneidung und Jesus wird dich jetzt bestrafen. You know, and then he's talking about he who is, you know, he doesn't like, so doesn't bring any fruit, he's going to be cut off. Und dann spricht er davon, dass derjenige, der nicht Frucht bringt, abgeschnitten wird. But actually, if you look in the original Greek, the word can, it has a very different meaning than cut off. Wenn du im Originalgriechischen nachschaust, hat das Wort eine ganz andere Bedeutung als abschneiden. You know, so look at this. Verse 2. Schau das an, Johannes 15, 2. Every branch in me that does not bear fruit, he takes away. Mir, die nicht Frucht bringt, wird er wegnehmen. He takes it away. Er nimmt sie weg. But you know, the actual meaning is not to take away, but to lift it up. Die eigentliche Bedeutung ist nicht, sie wegzunehmen, sondern sie hochzuheben. And this is exactly how the Passion Translation also says it. Und genau so sagt es auch die Passion-Übersetzung. In the Passion it says he cares for the branches connected to me by lifting and propping the fruitless branches up. In der Passion-Übersetzung steht, er kümmert sich um die Zweige, die mit mir verbunden sind, indem er die unfruchtbaren Zweige aufrichtet und stützt. So, here is what Jesus does. Hier ist, was Jesus tut. When you don't bring any fruit, he's not going to be mad at you and throw you out and cut you off. He's going to lift you up and help you to become fruitful. Wenn du keine Frucht bringst, ist er nicht wütend über dich, wirft dich weg, schneidet dich ab. Er hebt dich empor und hilft dir, fruchtbar zu werden. You know, suddenly everything becomes very different. Plötzlich wird alles ganz anders. Suddenly we see the real father how he really is. Plötzlich sehen wir den wahren Vater, wie er wirklich ist. How he desires you to bring fruit. Wie er sich danach sehnt, dass du Frucht bringst. Let me ask a question. Lass mich eine Frage stellen. If the father desires for you to bring fruit, wenn der Vater wünscht, dass du Frucht bringst, and you don't bring fruit, und du keine Frucht bringst, don't you think he will do whatever he can to make you fruitful? Denkst du nicht, dass er alles machen wird, damit du fruchtbar wirst? So by lifting you up and giving you space to bring fruit, he will make you fruitful. Indem er dich emporhebt und dir Raum gibt, damit du Frucht bringen kannst, wird er dich fruchtbar machen. So the father is going to help you to bring fruit. He's not going to just cut you off and throw you out. Der Vater hilft dir, Frucht zu bringen. Er schneidet dich nicht einfach ab und wirft dich weg. There are so many other more lessons in this passage. In dieser Stelle gibt es noch so viele Lektionen. But the most important thing I want you to understand is the father is a loving, caring father who will do whatever it takes to help you become fruitful. Aber das Wichtigste, das ich möchte, dass du verstehst, ist, dass der Vater ein liebender, fürsorglicher Vater ist, der alles tut, um dir zu helfen, fruchtbar zu werden. So I want you to go through the day with this thought. Ich möchte, dass du mit diesem Gedanken durch den Tag gehst. Father has a greater desire for you to be fruitful than you do yourself. Der Vater hat ein größeres Verlangen, dass ich fruchtbar bin, als ich es selber habe. And he will help you. Und er hilft dir. See you tomorrow. Sehe dich morgen.